besteht, neigt sich nur der flüchtigen Zeit, doch der Kern bleibt fest. Glanz, der niemals stumpf, strahlt aus tiefer Stetigkeit, die kein Ende kennt. Nicht was heute glänzt, sondern was im Sturm besteht, ist von wahrem Wert. Zeitlos ruht das Gut, das dem Wechsel still entgleitet, ewig unberührt. In der Dauer eine Kraft, die uns belehrt, was die Seele nährt. Beseelte Ruhe, wenn das Herz im Bleibenden seine Heimat findet. Berge weichen nicht wie die Wahrheit in uns selbst, die den Tod besiegt. Der Grund bleibt wahr. Fürchtet nicht den Lauf der Welt, Trunk von Ewigkeit. Gold verliert den Schein, doch die Treue zum Bestand leuchtet ungetrübt. Wirklich wertvoll ist, was dem Gestern und dem Morgen still den